hast du schon gehört, der Trick Teufelsschwert, das sich mit Freunden in den Leibern verirrt. Sag mir, wie fängt man es an? Steht man zu einem Mann? Ist Töten eine Pflicht? Gibt's denn hier kein Gericht? Gibt es Recht zu stärken? Ist Töten eine Pflicht? Die Ritterzeit ist Gegenwart, die Leitung sind mutig und stark. In der Arena kämpft für mehr Leben. Ihr Blut ist für die Gerechtigkeit, für ein Leben frei. Ist Töten eine Pflicht? Gibt's denn hier kein Gericht? Gibt es Recht des Stärkeren? Ist Töten eine Pflicht? Wo ist denn Justitia? Es heißt, sie ist für alle da. Doch wie es scheint, ist das nur ein Gerücht. Reicht sie dem Teufel die Hand? Ist das der Untergang? Ist Töten eine Pflicht? Gibt's denn hier kein Gericht? Gibt es Recht des Stärkeren? Ist Töten eine Pflicht?